Deutschlandfunk Kultur, Studio 9. Politiker, prominente Journalisten waren betroffen und all jene, die etwas sagten oder publizierten, was einem 20-jährigen Schüler nicht gefiel, wurden Opfer des Datendiebstahls. Der scheint nun so gut wie aufgeklärt. Der Beschuldigte kommt aus Hessen und von dort berichtet Anke Petermann. Eine Cyberattacke aus dem Kinderzimmer, so klingt, was die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main ermittelt hat. Ein 20-jähriger Schüler, der noch zu Hause bei den Eltern im mittelhessischen Raum Gießen wohnt, ärgert sich über Politiker, Künstler und Journalisten. Der autodidaktische Hacker macht seinem Unmut Luft, indem er seine Opfer in mehreren Datenklauaktionen im Lauf des Jahres 2018 und vielleicht schon vorher ausspäht. Die gesammelten Daten mit anderen öffentlichen zugänglichen kombiniert und im Dezember über den Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlicht. Ein Datenleak, aufgemacht als Adventskalender, beschreibt Heiko Löhr vom Bundeskriminalamt. Wo an jedem Tag im Dezember ein entsprechendes Türchen auf diesem Account ausgewiesen wurde, hinter dem sich dann Links und weiter verschachtelte Verweise befunden haben, wo dann der Gegenstand dieser Leaks veröffentlicht gewesen sind. Und das war dann durchgetaktet vom 1. Dezember bis zum 24. Dezember. In keinem der Türchen öffnet sich ein Fenster zu einem AfD-Politiker. Doch dass der junge Computerfreak, wie kolportiert, eine rechte Politisierung durchlaufen und aus politischen Motiven agiert hat, bestätigt zumindest die Wohnungsdurchsuchung nicht. Es wird aber weiter ermittelt und auch geprüft, ob der Geständige wirklich allein gehandelt hat, wie er selbst behauptet. Der Schüler ist wieder auf freiem Fuß. Flucht- und Verdunklungsgefahr sah die Generalstaatsanwaltschaft nicht. Wohl aber, so Oberstaatsanwalt Georg Ungefug, die Bereitschaft des Geständigen, bei der Aufklärung zu helfen. So machte er selbst den Beamten ein Datenbackup zugänglich, nachdem er zuvor den Computer beiseite geschafft hatte. Aktuell gehen wir davon aus, dass das durchaus ein Reuebild, eine klare Reuereaktion gibt. Sie können sich ja auch vorstellen, dass massive Ermittlungsmaßnahmen, die dann auch gerade Beschuldigte im jungen Alter dann auch treffen, durchaus auch einen gewissen Eindruck hinterlassen, dass dann ein großes Nachdenken einsetzt. Je 3 Jahre Haft oder Geldstrafe drohen Erwachsenen für Datenausspähung und Datenhehlerei, die dem 20-Jährigen vorgeworfen werden. Doch er kann auf eine Jugendstrafe hoffen. Anders als ein Jugendlicher aber muss sich der Heranwachsende einem öffentlichen Prozess stellen. Er, der wohl maximal schädliche Öffentlichkeit hergestellt hat. Anke Petermann über das, was es aus Hessen zu berichten gibt. Und in Berlin hat sich heute Innenminister Seehofer gemeinsam mit dem Chef des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik Schönbohm und BKA-Chef Münch zu dem Fall geäußert. Gudula Geuter in unserem Hauptstadtstudio. War den dreien denn die Erleichterung quasi ins Gesicht geschrieben? Man muss zum Hintergrund ja bedenken, dass diese Festnahme, über die Anke Petermann gerade berichtet hat, am Sonntag stattgefunden hat und alle drei wussten das. Das heißt, sie gaben sich heute gelassen und konnten das wohl auch sein. Es gab ja konkret an den Beteiligten heute 2 Kritikpunkte, was Arne Schönbohm und das BSI betrifft. Schönbohm, dessen Chef, da ging es um die Kommunikationsstrategie, dass er eben erst gesagt hatte, seit Anfang Dezember habe es mehrere Hinweise gegeben, das nachher zurückgenommen hat. Das war heute wenig Thema, Horst, wahrscheinlich auch, weil es in den letzten Tagen schon Thema war. Horst Seehofer, bei ihm wurde kritisiert, dass er sich nicht früher öffentlich geäußert hat. Dazu hat er heute nochmal gesagt, erst bedarf es der Informationen. Und das heißt, das hat er heute eben konkretisiert, auch, dass man die Informationen weitergeben kann, ohne die Ermittlungen zu gefährden, und konnte sich so rechtfertigen. Das ist sozusagen die persönliche Ebene der Erleichterung. Abgesehen davon gibt es sicherlich auch die sachliche Ebene, nach dem, was wir wissen, gibt es wohl eher keine weiteren Veröffentlichungen mehr aus dieser Quelle. Wir haben es ja eben im Bericht gehört. Der junge Mann hat mitgewirkt, hat auch seine Daten zugänglich gemacht, sodass auch das Grund für Erleichterung war. Heißt das auch, dass der Fall als nicht so gravierend eingestuft wird? Nein, also man nimmt den Fall sehr ernst, hieß es. Und man muss eben auch bedenken, dieser Fall zeigt auch die Breite der Bedrohung, weil eben solche möglichen mutmaßlichen Täter vorher schwer zu erkennen sind. Das hat der Chef des Bundeskriminalamts, Holger Münch, nochmal so formuliert. Wenn jemand quasi in seinem Kinderzimmer vereinsamt vor dem Schirm sitzt, dann heißt das nicht immer, dass er nur spielt. Das zielt natürlich auch auf die Wachsamkeit der Eltern. Und Münch hat auch gesagt, der Mann hat es uns nicht so schwer gemacht, was die Spuren betrifft. Wir können mehr. Und trotzdem nimmt man den Fall wegen des Umfangs eben ernst. Und apropos nicht so schwer gemacht, gab es denn dann noch mal sowas wie den Versuch einer Erklärung, wie es sein kann, dass niemand diese Art Adventskalender im Netz entdeckt hat? Dafür gab es wenig Erklärung. Im Adventskalender, das hat Arne Schönbohm, der BSI-Chef, heute gesagt, gab es keine Schlagworte, die bei einem automatisierten Scannen erkennbar gewesen wären. Eine deutlichere Antwort kam nicht auf dieser Pressekonferenz, sondern auf der, von der wir vorher in Wiesbaden gehört hatten. Da sagte nämlich die BKA-Abteilungsleiterin Sabine Vogt. Hier ist tatsächlich derjenige gefragt, seine Kommunikation sicher zu machen, sich auch selber natürlich zu prüfen, was er wie wo teilt und welche Informationen er ins Netz stellt. Wir wollen hier keinen Überwachungsstaat nur aufgrund dessen, dass eine solche Geschichte hier passiert ist. Das ist also mit anderen Worten, man kann möglicherweise nicht das Ganze und will vielleicht auch nicht das ganze Netz so scannen, dass auch ein solcher Adventskalender auffallen würde. Trotzdem bleibt natürlich die Frage, warum keine Follower Hinweise gegeben haben. Und das wird auch sicherlich noch weiter verfolgt werden. Und die Frage, welche Konsequenzen die Bundesregierung jetzt aus dem Fall ziehen will. Es gibt konkrete Konsequenzen, die jetzt geprüft werden. Das ist einmal, wie man besser die Öffentlichkeit aufklären kann. Wir haben es eben wieder von Frau Vogt gehört. Es geht unter anderem einfach um Passwörter. Es geht um das Verhalten jedes Einzelnen. Und geprüft werden soll, ob es nicht ein Frühwarnsystem geben kann, in dem auch solche Informationen, wie das BSI sie ja schon vorher hatte, nicht so zusammengeführt werden können, dass sich daraus vielleicht früher ein Bild ergibt. Anderes ist schon länger geplant. Ein zweites IT-Sicherheitsgesetz, in dem es zum Beispiel um die Zertifizierung von Routern gehen soll. Das Cyberabwehrzentrum, das ja keine eigenständige Behörde ist, sondern eine Koordinationsplattform, das soll weiter ausgebaut werden. Rund um die Uhr soll es erreichbar sein. Die Länder sollen mitsprechen und auch Justizministerin Bali überlegt Verschärfungen oder plant Verschärfungen, was eben zum Beispiel die Möglichkeit betrifft, schnell Twitter-Konten zu sperren, wenn sie gehackt wurden. Was glauben Sie, wird das ausreichen? Naja, ausreichen wird im Zweifel nie etwas. Und dass die Bedrohung, egal wie man diesen konkreten Fall jetzt einschätzt, real ist, das hat auf einer anderen Ebene auch Bundesinnenminister Horst Seehofer heute nochmal betont. Wir müssen uns auch darauf einstellen, Einflussnahmen auf diese Wahl zu verhindern oder frühzeitig zu erkennen. Das heißt, das, was wir heute hier sagen, ist von ganz, ganz wichtiger Bedeutung in den nächsten Wochen und Monaten, auch im Hinblick auf Wahlen und versuchte Einflussnahmen auf diese Wahlen. Und sprach damit von der Europawahl und möglichen Einflussnahmen, die es eben auch durch Möglichkeiten der Erpressung oder anderer Vorgehensweisen im Internet geben kann. Also, wird das ausreichen? Nein, aber ich denke, das ist auch ein stetiger Prozess. Sagt Gudula Geuter in unserem Hauptstadtstudio. Danke.